Morning, morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I am so glad for the cross. Ich bin so froh um das Kreuz. You know, so Jesus is the second man, but he's not the second Adam. Jesus ist der zweite Mensch, er ist aber nicht der zweite Adam. Let's go back to 1 Corinthians 15, verse 47. Gehen wir zurück zu 1. Korinther 15, Vers 47. You know, I remember I heard a preacher preach that Jesus is the second Adam. Ich erinnere mich, ich hörte einen Prediger predigen, dass Jesus der zweite Adam ist. And I said to him, no, no, no, no, no. Und ich sagte ihm, nein, nein, nein, nein, nein. And he said to me, yes, it's written in 1 Corinthians 15. Er sagte zu mir, ja, es steht im 1. Korinther 15. But look what 1 Corinthians 15, 47 says. Aber schau, was 1. Korinther 15, 47 sagt. The first man was of the earth made of dust. Der erste Mensch ist von der Erde erdisch. The second man is the Lord from heaven. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Not the second Adam, the second man. Nicht der zweite Adam, der zweite Mensch. See, Jesus was a man like you and me. Jesus war Mensch wie du und ich. He came and became flesh so that he could understand you. Er kam und wurde Fleisch, so dass er dich verstehen kann. He did every miracle as a man and not as God. Er tat jedes Wunder als ein Mensch, nicht als Gott. He had compassion for the sick as a man and not as God. Er hatte Mitgefühl für die Kranken als Mensch, nicht als Gott. He walked in the supernatural as a man and not of God. Er wandelte im Übernatürlichen als Mensch, nicht als Gott. He was tempted in every sin that you've ever tempted with as a man. Er wurde in jeder Sünde versucht, mit der du jemals versucht wurdest, als Mensch. That's why he was the second man. Deshalb war er der zweite Mensch. To understand you as a man. Um dich als Mensch zu verstehen. So the second man is the Lord from heaven. Der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. No, but he was a heavenly man who came directly from heaven. Er war ein himmlischer Mensch, der direkt vom Himmel kam. So the second man was not the second Adam, but the last Adam. Der zweite Mensch war nicht der zweite Adam, aber der letzte Adam. Mas ele era o último Adão. This is so important for your heart to grasp. Das ist so wichtig, dass dein Herz das ergreift. Because the moment anybody is in Christ, he is not part of the Adamic race anymore. Denn sobald jemand in Christus ist, gehört er nicht mehr zu Adams Rasse. Do you know, I remember. It must have been maybe 30 years ago. Ich erinnere mich, es muss vielleicht vor 30 Jahren gewesen sein. That I was in the kitchen talking to Debbie. Ich war in der Küche und sprach mit Debbie. And we were talking about some difficulties, you know, and things we were going through. Wir sprachen über einige Schwierigkeiten und Dinge, durch die wir gerade gingen. And some struggles that we tried to change and fix in our own life. Und einige Kämpfe, die wir in unserem eigenen Leben zu ändern und zu lösen versuchten. You know, and the Lord said to me, if you guys could only believe 2 Corinthians 5:17, you would not have that problem. Und der Herr sagte zu mir, wenn ihr Leute doch nur 2. Korinther 5:17 begreifen würdet, hättet ihr nicht dieses Problem. You see, here is what 2 Corinthians 5:17 says. Hier ist, was 2. Korinther 5:17 sagt. It says, for if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. And then it says, the old has passed away, the new has come. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. You know, verse 16, the word right before, verse right before that says that I will recognize nobody according to the flesh. Und im Vers 16 steht, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. You know, and here is what the Lord said to me. Hier ist, was der Herr zu mir sagte. We want to first see the new creation in order to believe it. Wir wollen zuerst die neue Kreation sehen, damit wir es glauben können. But he said to me, Reinhard, you will never see it first and believe it second. Er sagte zu mir, Reinhard, du wirst es nie als erstes sehen und als zweites glauben. You have to believe it first and then you will also see it. Du musst es zuerst glauben und dann wirst du es auch sehen. So think, what do we do? So überlege, was machen wir? Ah, I still get angry with my kids, so I'm not a new creation. Ah, ich ärgere mich immer noch über meine Kinder, also bin ich keine neue Kreatur. Think about it. Denk darüber nach. We believe that our behavior is more powerful than what happened on the cross. Wir glauben, dass unser Verhalten mehr Macht hat als das, was am Kreuz geschah. Think about it. Denk darüber nach. You know, so then we wonder why we don't see what the Bible says that happened. Dann wundern wir uns, warum wir nicht sehen, was die Bibel sagt, was geschehen wird. What happened if you actually believe that by coming into Christ you're part of a brand new creation. Was passiert, wenn du tatsächlich glaubst, dass wenn du zu Jesus kommst, du Teil von einer ganz neuen Schöpfung bist? The word new in the original Greek, it has the meaning of something that never happened before, never existed before. Das Wort neu im Original Griechischen hat die Bedeutung, dass etwas noch nie passiert ist, zuvor nicht existiert hat. So the race that came after the last Adam never existed before. Die Rasse, die nach dem letzten Adam kam, hat es vorher nie gegeben. So what do you have to do? You've got to convince your heart that you are actually part of the new race. Was du tun musst, ist, dein Herz zu überzeugen, dass du Teil der neuen Rasse bist. Look what the Passion says in 2 Corinthians 5 verse 17. Schau, was die Passion Übersetzung sagt im 2. Korinther 5, 17. Oh, if we could only inscribe this message on our heart. Wenn wir nur diese Botschaft in unser Herz schreiben könnten. It says now if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. Es heißt, wenn nun jemand in Christus eingehüllt ist, so ist er ein ganz neuer Mensch geworden. All that is related to the old order has vanished. Alles, was mit der alten Ordnung zu tun hat, ist verschwunden. Behold, everything is fresh and new. Siehe, alles ist frisch und neu. So here's my important question for you. Hier ist meine wichtige Frage für dich. Do you want to experience the power of this new race according to the last Adam? Willst du die Macht dieser neuen Rasse gemäß dem letzten Adam erleben? No more Adamic race. Keine Adam-Rasse mehr. But a new race in Christ Jesus. Aber eine neue Rasse in Jesus Christus. Like him, his divine DNA. Wie er, seine göttliche DNA. You want to experience this? Willst du das erleben? Then your heart has to grab this truth as an absolute truth. Dann muss dein Herz dies als absolute Wahrheit begreifen. So spend time meditating. Verbringe Zeit und meditiere. Spend time saying, I'm a brand new creation and I thank Jesus for that. Verbringe Zeit und sage, ich bin eine ganz neue Schöpfung und ich danke Jesus dafür. And you will experience what your heart believes. Und du wirst erleben, was dein Herz glaubt. Thank Jesus that he is not the second Adam but the last one. Danke Jesus, dass er nicht der zweite Adam ist, sondern der letzte Adam. He started a brand new race. Er begann eine ganz neue Rasse. You and me are part of it. Du und ich sind Teil davon. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.